Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Episode 42. 42? Da war doch mal was. Ist 42 nicht die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest? Gut, wir werden sehen, wohin uns diese Antwort führt. Wir schreiben das Jahr 2021 und das Geocaching International Film Festival ist wieder da. Oh, wow. Erneut werden sich die üblichen Protagonisten und Protagonistinnen vor die Kameras werfen und einen, respektive mehrere, Filmchen drehen, in der Hoffnung, es mit einem dieser teils recht guten Machwerke in die Auswahl und letztendlich auf Treppchen internationalen Ruhms zu schaffen. Norwegen hatte in den letzten Jahren ordentlich vorgelegt und mit Witz und Charme viele Kinogänger begeistern können. Ob die Filmauswahl in Deutschland dieses Jahr in Kinos oder anderweitig inhäusig präsentiert werden kann, ist allerdings fraglich. Wer weiß schon, ob im November noch die vierte Welle grassiert oder, wie zu Grippesaison 2020-21, ein Logistikproblem die entsprechenden Impfungen verhindert. Es scheint sich herauszukristallisieren, dass ähnlich wie bei Grippe, die bekanntlich jährlich mutiert, auch Corona immer neue Mutanten treibt, auf die der saisonale Impfstoff voraussichtlich entsprechend angepasst werden muss. Kann sein, muss aber nicht. Egal. Der überwiegende Teil von uns wird es erleben. Wo die Filmchen letztendlich gezeigt werden, bleibt abzuwarten, denn zunächst müssen sie erst einmal produziert werden. Ideen gibt es vermutlich genug, denn nach dem GIF ist vor dem GIF und aufgrund des Ausfalls letztes Jahr, die älteren Cacher erinnern sich, haben einige dieser Ideen gewiss in diversen Schubladen und oder auf Speichermedien ihrer Verwirklichung geharrt. Vereinzelt könnte in der geneigten Hörerschaft nun der Gedanke keimen, dass TJs größtes Abenteuer in bewegten Bildern ideentechnisch eine außerordentlich gute Vorlage liefern könne. Doch weit gefehlt. Das Werk gilt derzeit allgemeinhin als unverfilmbar. Warum? Nun, weil, ungeachtet der Tatsache, dass diese Geschichte erst in einem zukünftigen Paralleluniversum geschehen wird, nicht einmal der Chronist respektive Autor weiß, wie sie enden wird, obwohl mit TJ als Hauptprotagonisten mutmaßlich entweder im Chaos einer Katastrophe oder beidem. Herauskristallisieren muss sich lediglich, ob es eine chaotische Katastrophe oder ein katastrophales Chaos sein wird. TJs Yeti-Jagd auf dem Hochplateau des Wilsider Berges wäre filmtechnisch allerdings noch vakant. Hier könnte auf Wunsch kurzfristig ein minderwertiger Drehbuchentwurf geliefert werden. Bedauerlicherweise ist in Kürze Frühling und das Thema Schnee in unseren Breiten passé. Ein passéender Drehort müsse somit entweder im hohen Norden oder auf der Südhalbkugel gefunden werden. Sofern man sich auf den Norden einigen könnte, böte sich Henrietta Island an, da dort kaum mit Überraschungsgästen zu rechnen ist. Wie die geneigte Hörerschaft in der letzten Episode feststellen konnte, wird TJ im Jahre 2022 jenes Paralleluniversums während seines Aufenthalts auf Henrietta Island ein Notizbuch gefunden haben. Einträge in diesem Notizbuch werden ihn und damit auch mich zu einem Stopp auf einem Felsen in der Beringstraße nötigen. Doch hört selbst. Wir haben soeben die kleine der Diomedes-Inseln verlassen. TJ hat einen Cache gesucht. GC8DR8H. Little Diomede. Er meinte, wenn man schon mal da ist, könne ich ein paar Vorräte auffrischen, während er die Dose sucht. Als er wieder da war, erzählte er irgendwas von einem Lehrer, den er getroffen hätte und der ihm etwas von James Cook erzählte, der als erster Europäer ein lüttes, weiter südöstlich gelegenes Eiland dokumentiert haben soll. Ein Felsen in der Beringstraße. Ganz toll. Das einzig Aufregende dort war wohl die Umweltüberwachungsanlage der US Navy, die im letzten Jahrhundert knapp 30 Jahre von einer Radionuklidbatterie mit Energie gespeist worden war. 31 Hektar Fels, zugekackt von Meeresvögeln, die ihn als Nistgebiet nutzen. 163 Meter beträgt die Höhe der höchsten Erhebung auf dem Hochplateau. Das ist fast wie in Nordfriesland. Diesen Felsen hat auch John Muir in The Cruise of the Corvin, Journal of the Arctic Expedition of 1881 in Search of DeLong and the Jeannette in zwei Nebensätzen erwähnt. Ich sag nur, nothing but stones. Wenn der TJ sich da schon fast die Knochen brach, wie soll das erst am Felsen werden? Steile Cliffs hochklettern. Ich denke, dann sind er und die Reise zu Ende. Hallo, ich bin's, der TJ. Ich habe in der Schule auf Little Diomede etwas ganz Spannendes erfahren. Angeblich befindet sich auf der Innenwand der Kirche von King Island eine Zeichnung, die von einem Stein auf dem Fairway Rock abgezeichnet worden sein soll. Ein Europäer soll die Skizze bei einem Inupiat gegen ein kleines Robbenfell getauscht haben. Die Inupiat oder Asiuluk, wie sie sich selbst nannten, waren Jäger. Sie haben die Innenwand ihrer Kirche auf King Island nicht nur mit Jagdzähnen verziert, denn jener Inupiat, der die Skizze eingetauscht hatte, hat diese angeblich ebenfalls auf eine Stelle der Wand übertragen. Ich glaube, diese Zeichnung ist der nächste Hinweis. Wir müssen also nicht zwangsweise nach Fairway Rock, sondern nach King Island. Und das werde ich jetzt dem Jack verklickern. Eben habe ich ein Geocaching-Video gesehen. Wie mir mitgeteilt wurde, hat der Protagonist den Link zu seinem neuesten Tubenvideo auf Facebook veröffentlicht. Wenngleich der Beitrag dort zwischenzeitlich wohl gelöscht wurde, was mir am Rande bemerkt nichts macht, da ich ohnehin ein Facebook-Verweigerer bin, hat man mir freundlicherweise den Kanal-Link übermittelt. Danke dafür. Die Handlung ist einfach. Rechter Hand den Selfie-Stick führend, links mit Kleinstativ und Handy bewehrt, geht eine männliche Person mit Kind und Kegel durch eine Burgruine. Eine Bauchtasche hängt lässig über der Schulter, das Kind sieht man nie. Er sucht und sucht und während ein Stein den Hang herunterrollt, wird eine Szene eingeblendet, die rein gar nichts mit dem Video zu tun hat. Der Cache wird gespoilert gefunden und ein schwarz-weißes Publikum klatscht Beifall. Schwarz-weiß bedeutet schwarz-weiß und nicht bunt gefilmt. Nach Doseninhaltspräsentation wird mit Stempel 1 der Name und Stempel 2 das Datum gestempelt. Kurz werden ein paar Raben erschreckt und weiter geht's zur nächsten Dose, deren Zuweg wildlaufende Ziegen kreuzen. Männer, Kinder, die auf Ziegen starren. Es folgt ein Wegstück quer durchs Unterholz, weil es, Zitat, der kürzeste Weg ist. Sekunden später präsentiert sich eine marode Blockhütte, mutmaßlich aus 10er Rundhölzern mit Asbest-Well-Eternit im Wald mit teils eingebrochenem Dach. Seitlich außen unter dem Boden wird die Dose gefunden. Nach Doseninhaltspräsentation wird mit Stempel 1 der Name und Stempel 2 das Datum gestempelt. Person 2, ich vermute das Kind, filmt anschließend voranschreitende Wadentattoos nebst bunten Socken auf dem Weg zur Dose 3, bevor die Wanderung durch eine Autofahrsequenz unterbrochen wird, die vom Fahrer mittels Selfie-Stick aus dem Seitenfenster malerisch in Szene gesetzt wird. Mit dem Hinweis auf den DNF bei der Käserei zuvor wird Dose 3 gefunden, ein Mikro in einem Insektenhotel hinter einer Hütte am Weg. Erneut werden mit Stempel 1 der Name und Stempel 2 das Datum gestempelt, quer über drei Eintragsmöglichkeiten des Lokstreifens hinweg. Damit enden knapp 14 Minuten eines cineastischen Meisterwerks um das Hobby Geocaching. Wer verklickert's ihm? Ich nicht. War wohl nix mit der Felskletterei. Offenbar hat jemand TJ einen neuen Floh ins Ohr gesetzt. Nächster Halt, King Island. Nord, 64 Grad, 58,333 Minuten. West, 168 Grad, 3,967 Minuten. Diese Insel hat ebenfalls James Cook 1778 entdeckt und nach seinem Leutnant James King benannt. Die Insel war Winterheimat einheimischer Felljäger. Die zogen im Sommer nach Alaska und verkauften ihre Felle. Das hörte aber Mitte der 1950er Jahre langsam auf und seit 1970 verfallen dort die knapp 50 Häuser, davon auch eine Schule und eine katholische Kirche. Wir reden also von 50 Jahren Verfall. Und die sogenannten Häuser sind Bretterhütten, die auf Stelzen an steilen Felshängen der Südküste gebaut wurden. Stelzenhäuser waren schon als Muir darüber schrieb als Sommerhütten vorhanden. Damals quadratische Kisten aus Haut, die über große Treibholzstangen gespannt waren. Die Winterhütten waren hingegen aus Stein und erhoben sich wie Steinhaufen zwischen Steinhaufen. Sie wurden durch Tunnel betreten und waren selbst auf kurze Distanz kaum zu erkennen. Im Netz ließ sich nur ein entsprechendes Foto aus dem Jahr 2010 finden. Damals standen einige der Sommerhütten noch. Aber wer weiß, wie das jetzt da ist? 12 Jahre sind eine lange Zeit. Obwohl, die Gebäude auf Henrietta Island sind länger verlassen und stehen ja auch noch, wenngleich nicht auf Stelzen. Dort, am Horizont, ragt sie auf. Kings Insel. 200 Meter hoch und je nachdem, wo man misst, 2,5 Kilometer lang. Wir müssen um die Westspitze herum auf die Südseite. Allerdings ist es fraglich, ob man dort vernünftig anlanden kann. Muir schrieb, es gäbe keine Möglichkeit zu landen, außer inmitten einer Masse großer Felsbrocken, auf die die Wellen unbarmherzig einschlagen. In stürmischen Zeiten mussten die hervorragenden Kanus der King-Insulaner ins Meer geworfen werden, wenn eine Welle sich zurückzog. Bei rauem Wetter wurden immer zwei von diesen Kanus aus Sicherheitsgründen miteinander verbunden. Das kann ja noch spannend werden. Ich befürchte, TJ wird das Beiboot nehmen. Und schrotten. Havarie, jetzt oder nie. Cliffhanger an der Küste. Kürzlich stellte sich auf Twitter die rhetorische Frage, wer eigentlich Zweiraumbully sei. Hierüber soll die Webseite zweiraumbully.wordpress.com aufklären. Dies zunächst mit Tipps und irgendwann einer Auflösung, sofern man den derzeitigen Informationen dieser Seite Glauben schenken mag. Kein Geheimnis ist, dass es sich um Geocaching.com Reviewer handelt. Mehr wissen jedoch nur wenige. Für TJ stellt sich die Frage allerdings nicht mehr, denn im Jahr 2022 steht die Lösung bereits auf der Seite und Cliffhanger haben für ihn eine ganz neue Bedeutung. Der Jack ist immer noch unentspannt. Dabei verstehe ich nicht, warum. Wenn hier ewig viele Dekaden lang die Eingeborenen im Winter mit Kanus zur Jagd fuhren, dann kann das ja nicht so kompliziert sein. Ich gebe mal die Koordinaten der Kirche ein. N 64 Grad 57 689 und West 168 04.260. Gleich umrunden wir die Westspitze der Insel und dann werden wir den Lost Place sehen können. Ich gehe mal rauf aufs Deck. Nicht mehr viel und wir sind um die Spitze herum und werden einen hervorragenden Blick auf die ehemalige Siedlung haben. Was ist das denn? Ein begrünter Steilhang mit Bretterbudenruinen und eine nicht sehr einladende Brandung. Zumindest scheint das Gebäude, welches als Kirche genutzt wurde, noch zu stehen. Das heißt, ich könnte Glück haben. Suboptimal, dass die Fenster größtenteils scheibenlos sind. Da kann man nur hoffen, dass wasserfeste Farbe verwendet wurde. Hilft alles nichts. Ich werde mir das vor Ort ansehen müssen. Zumindest ist der Hang einladender als Fairway Rock. Hier gibt es ausreichend Vegetation, um sich festhalten zu können. Sofern man lebend über die riesigen nassen Felsen an der Wasserlinie kommt, vorausgesetzt. Auch kann man nicht bis ganz dran fahren, wie mir scheint. Obwohl, die See ist recht ruhig. Dennoch werde ich wohl nass werden und die letzten Meter schwimmen müssen. Naja, ich bring Jack mal die gute Nachricht. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Das Beiboot kannst du vergessen. Wieso das denn? Soll ich schwimmen oder was? Wegen mir gern. Das wird dir so passen. Wieso? Du kommst ja eh nicht bis an die Küste dran. Wegen des Tiefgangs und der ganzen Steine. Die letzten Meter wirst du also sowieso nass. Aber Vorschlag zur Güte. Wir haben noch so ein aufblasbares Kanu vom Discounter. 50 Meter paddeln wirst du ja wohl noch können. Das könnte gehen. Wo ist das denn? Ich glaube im Staufach rechts neben dem Ankerkasten. Musst du mal gucken. Da paddelt er hin. Es schmeckt ihm gar nicht, aber hey, das Billigschlauchboot wäre kein Verlust im Gegensatz zum Propeller vom Beiboot. Aber bis er das mal aufgeblasen hatte, irgendwie war keine Pumpe dabei. Tja, seine Lungenkapazität ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Abnehmen und Sport könnte helfen, doch wem sage ich das? Gleich ist er da. Jetzt, wo man TJ als Maßstab hat, sieht man erst, was das für große Wacker sind. Das wird schwer, da einen flacheren Fels zu finden, um an den Hang zu kommen. Noch wirkt er ein wenig ratlos, aber... Ja... Er paddelt zielstrebig auf die rechte Seite des großen Felsens. Dort scheint es eine etwas flachere Stelle zu geben. Ja, sieht ganz gut aus. Was macht er denn jetzt? Ah, er wirft den kleinen Klappanker über die Felsen und holt die Leine ein. Schön, gleich ist er da. Jetzt frickelt er an seinem Rucksack. Sein Kram hat er ja hoffentlich in einen wasserdichten Beutel gepackt, falls er ins Wasser fällt. Er führt das Schlauchboot längsseits des flacheren Felsens. Nee, dort gibt nix. Es dreht sich weg. Obwohl kaum Seegang ist, tanzt das Schlauchboot ganz ordentlich auf den Wellen. Nächster Versuch. Wieder nichts. Immer wenn er den Stein greifen will, schiebt sich das Boot seewärts. Logisch, ist ja nicht verteut. Wenn er einen zweiten Klappanker hätte, aber den hat er nicht. Ah, jetzt. Ein kleiner Schritt für TJ. Sieht gut aus und leider verkackt auf der Zielgeraden. Das war nix. Reingefallen, pudelnass, aber er hat sich offenbar nichts getan. Gut, dass er den Neoprenanzug anhat. Die Temperaturen sind noch nicht wirklich prickelnd. Nein, er klettert auf den flachen Stein und hebt den Daumen. Okay, so weit, so gut. Er nimmt den Rucksack ab. Wahrscheinlich greift er sich das Funkgerät. Tatsächlich, aber er nimmt es aus dem Seitenfach. Frickelt dran herum und... Daumen runter. Fein. Er hat's ertränkt. Also kein wasserdichter Beutel. Na dann, ich sag nix. Hat keinen Zweck. Da sind Hopfen und Malz. Ah, er steigt auf. Da ist so eine Art Rinne in der Vegetation. Gräser und Buschzeugs. Ziemlich steil. Er müht sich redlich. Hauptsache ist, er hält sich von den Gebäuden fern. Das wirkt alles nicht sehr vertrauenerweckend. Theoretisch könnte er zwischen die Stelzen unter dem Boden jedes Hauses gehen, das noch steht. Wenn das dann zusammenbricht, ist er platt. Bei wenigen Baracken sind die Stelzen mit Brettern verkleidet. So hat man eine Art Keller unter dem eigentlichen Haus. Bei der Kirche scheint das auch so zu sein. Oder sie wurde gleich massiver und sicherer gebaut. Wer weiß das schon so genau? Jedenfalls ist hier niemand mehr, den man fragen könnte. TJ ist jetzt auf dem flacheren Teil der Felsnase, die schroff zum Meer abfällt. Jetzt geht's noch moderat nach unten und dann hat er es gleich geschafft. Noch ein paar Bretter oder Balken überklettern und... Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wo ist er denn? Da ist er wieder und jetzt winkt er von der Tür, die offen steht. Er geht rein und ich mach mal aus. Ich muss nochmal drauf zurückkommen. Wer ist eigentlich Zweiraumbully? Jetzt, wo das erste Puzzleteil aufgetaucht ist, erkennt man den falschen Terminus. Richtig gefragt müsste es heißen, wer sind eigentlich Zweiraumbully? Antwort: zwei Personen. Und mit dieser Bombensensation endet Konservenradio Dosenhausen Episode 42. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne per Audio, E-Mail oder via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.